Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir sind ein bisschen später dran und bitten das zu entschuldigen, aber nun kann es ja losgehen. Wir sind da und ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Freitagnacht. Also ihr seid im Zug, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Melanie und die ist 21. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen, Jürgen. Hi, um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Ich habe ein 5 Jahre altes Trauma. Ich bin vor 5 Jahren fast ertrunken im Dänemark-Urlaub in der Nordsee. Oh, fast ertrunken. Was ist genau passiert? Ich war mit einer befreundeten Familie da im Urlaub und sind ins Wasser raus, war ein bekannter Badestrand, der extra so eine Sandbank hatte, galt als sicherster, tollster Badestrand und ich bin nur bis zum Bauch, Brust, so in den Bereich reingegangen, weil ich auch nicht so die perfekte Schwimmerin bin und von jetzt auf gleich entstand ein Sog aufs offene Meer raus, dass der Boden weg war. Und du dich gar nicht halten konntest. Richtig, der Sand war weg, ich war auf dem offenen Meer und wusste nicht, was ich machen sollte, wie ich es machen sollte und das sind ja dann schon die ersten Sekunden schon Todesangst, ne? Panik. Richtig. Mhm. Hast du geschrien oder konntest du gar nicht schreien, weil das Wasser so über dich? Daran habe ich nicht wirklich gedacht. Das Wasser war überall, ja. Mhm. Also ich auf dem offenen Meer, ich dachte nur, scheiße, wie komme ich jetzt irgendwie zurück? Was geht hier gerade ab? Ja, läuft ich stand gerade eben auf dem Sand und der Sand war weg. Ja. Läuft und da schon so ein Film in einem ab, das war's jetzt? Ja, den habe ich bisher im Fernsehen gesehen und dachte, ha, Witz, ja, passiert überhaupt nicht. Wie ging es denn dann weiter? Also du bist da draußen gesogen worden und dann? Habe ich versucht, zurück zum Ufer zu schwimmen, was nicht mehr viel mit Schwimmen zu tun hat. Du paddelst einfach nur noch, um irgendwie erstmal an der Oberfläche zu bleiben. Ja. Mir ist dann eine Welle direkt im Genick gebrochen, bin unter Wasser gezogen worden, habe Wasser geschluckt und in dem Moment war es wirklich wie im Film, das Leben zog an mir nochmal vorbei. Ich war ja gerade erst 16 Jahre alt und hatte in dem Moment mit meinem Leben abgeschlossen. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht mehr. Jetzt hätte ich beinahe mein Glas hier umgeschmissen. In diesem Moment, wenn man mit dem Leben irgendwie so fast abschließt, war das ein schlimmes Gefühl oder war es gar ein Gefühl, naja, dann ist es jetzt so? Ich weiß es nicht. Im Nachhinein ist es ein sehr schlimmes Gefühl. Mhm. In dem Moment kann man das nicht reflektieren. Also ich hatte das Gefühl, ich bin in dem Moment, ich hatte zwei Ich. Das eine war im Wasser und das andere guckte von so oben und dachte, genau. Melli, das war's. Ja. So, ja. Wie lange hast du dich dann noch gequält? Ich habe kein Zeitgefühl im Wasser gehabt. Wer hat dich jemand gerettet oder hast du es selbst dann geschafft, zurückzukommen? Ich bin zum Ufer zurückgepaddelt, kam raus und dann stand der Familienvater, wie gesagt, ich war mit einer befreundeten Familie da. Mhm. Ich habe ja gedacht, ich sehe meine Familie nie wieder. Mhm. Ja, die waren in Deutschland, ich war in Dänemark und ich dachte, goodbye, kam dann ans Ufer zurück und dann sagte er, du musst jetzt tapfer sein, 100 Meter weiter haben sie zwei Leute aus dem Wasser gezogen. Ach du. Und die haben es halt beide nicht geschafft. Das hat er so sofort zu dir gesagt? In dem Moment wusste er noch nicht, sie waren noch an der Reanimation. Er hat nur gesagt, hier, weil er wusste ja, er hat ja gar nicht mitgekriegt, dass wir da draußen selber um unser Leben kämpfen. Das wollte ich gerade fragen. Hat er dir das mitbekommen? Offensichtlich nicht. Nee, das sieht man ja vom Strand aus nicht, ob da, so ein Sog, den siehst du ja vom Ufer aus gar nicht. Also zwei Leute sind verstorben dabei? Richtig, ein relativ junger Mann mit seiner Mutter. Und, wir sind dann raus, ich völlig fertig, sein Pflegesohn war mit im Wasser, der auch völlig fertig. Und er meinte halt nur so, ja, tapfer, da drüben sind gerade zwei und dann sind wir zurück zu unserem Platz. Und haben dann von Weitem noch gesehen, die Reanimationsmaßnahmen nach 54 Minuten nach dem Notruf kam dann doch schon der Rettungswagen. Hat denn dieser Familienvater, mit dem du unterwegs warst, hast du es ihm denn dann gesagt, dass du auch in der Situation warst? Ja. Und dann hat er auch verstanden, was da gerade bei dir abgegangen war. Nee, das war so unsensibel wie ein Holzklotz. Mann halt. Achso, also, das heißt, man hat sich um dich so seelisch, psychisch gar nicht gekümmert. Ja, die Mutter schon, ja, die war auch völlig mit den Nerven runter. Ja, hat uns dann nur in den Arm genommen und hat erstmal uns versucht, dass wir irgendwie wieder runterkommen, ja. Mhm. Und jetzt ist das Ganze, sagst du, 5 Jahre her. Ja. Und hast gerade das Gespräch damit eröffnet, dass du noch immer so ein Traumagefühl hast. Richtig. Also wie macht sich das bemerkbar, dass du es heute immer noch so spürst? Das erste Jahr konnte ich gar nicht ins Schwimmbad, gar nicht duschen, gar nicht. Hatte totale Wasserphobie. Konnte auch mit niemand drüber reden, da meine Familie selber durch andere Ereignisse überfordert war, da auf mich zu hören. Kurze Zwischenfrage. Du konntest auch nicht duschen? Ja, ich habe dann so Haare gewaschen und mich selber gewaschen. Also so schnell wie es ging, so viel wie nötig, ja. Also aber selbst Angst, unter die Dusche zu gehen, weil da Wasser auf dich draufkommt. Richtig, sobald ich Wasser wieder im Gesicht hatte, das war, Wahnsinn, war die das Situation ich so wieder gehört. Da. Mhm. Aber das war nur die allererste Zeit. Mhm. Das erste Jahr war geprägt von Schwimmbadangst, Badeangst und auch so Filme mit Wasser oder... Verstehe. In dem Sommer war das Lied, das ist die perfekte Welle, ja Halleluja, damit konnte ich dann so gar nicht. Wie ist es denn heute? Ich habe Angst vor Wellen. Ich gehe wieder ins Schwimmbad, aber nicht in Wellenbereich, das kann ich gar nicht. Das heißt, du kannst auch nicht ins Meer gehen? Nein, ich brauche auch immer den Boden unter den Füßen und auch nicht weiter raus, weil ich weiß ja, dass so ein Boden unter den Füßen schneller wechseln kann, als man gucken kann. Hast du denn diese bedrückenden Gefühle ausschließlich, wenn du im Wasser bist, also mit Wasser in Berührung kommst, oder überkommt dich irgendwie so etwas auch schon mal so im normalen Leben? Das reicht, wenn ich dran denke, wie jetzt gerade. Ah ja. Also ich habe das so verdrängt, ja. Es war niemand da, der so richtig, also meine Schwester ist immer für mich da, die ist für mich der perfekte Zuhörer, aber sie kann damit ja auch nicht umgehen. Ich war 16, sie war 18. Mhm. Mit 18 kann man nicht psychologische Hilfe leisten, die ich in dem Fall gebraucht hätte. Meine Familie war in dem Moment nicht aufmerksam genug, mich sofort zu einem Psychologen zu schicken. Das kann sein, also, dass das Ganze sich so verselbstständigt hat. Richtig, ich habe gelernt, damit zu leben. Mhm. Aber es belastet dich schon. Ich komme auch in meinem Alltag klar. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bei der Dusche dran denke. Kannst du in eine Badewanne steigen? Ich habe nicht das Bedürfnis danach. Ja, also das ich hängt auch damit zusammen. Ich habe es ausprobiert, weil ich auch jetzt, warum soll ich mich selber damit konfrontieren, wenn ich nicht weiß, ob es mir gut tut? Ja, also ich habe... Also du meldest dich ja zu diesem Thema bei mir und erzählst mir das. Daraus schließe ich, wie wir gerade schon besprochen haben, dass sich das schon noch sehr tangiert, das ganze Thema. Richtig. Und dahinter steht auch eigentlich auch der Wunsch, es sollte sich verändern, oder? Ja, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal den Mut gehabt, beim Psychologen anzurufen, vor Ort bei mir. Mhm. Und die hat so lange Wartezeiten, dass ich noch nicht mal auf eine Warteliste aufgenommen werde. Mhm. Und mir hat danach aber die weitere Kraft gefehlt, das beim nächsten zu versuchen. Also mir fehlt einfach irgendwo die Kraft. Ich habe Angst, aber ich weiß nicht Angst wovor. Mhm. Aber immerhin hast du die Kraft gehabt, hier anzurufen. Ja. Ne, da kann ja auch einiges dann jetzt in Bewegung kommen durch den Anruf. Zum Beispiel, dass ich dir sage, dass ich das gut finde, wenn du das anpacken würdest, dieses Problem, wie auch immer. Und wenn das Schwierigkeiten gibt, da bei dem Psychologen einen Termin zu bekommen, dann muss man einen neuen Anlauf machen woanders. Hinzu kommt auch noch, dass man sich überlegen muss, welche Art der Therapie in diesem Fall gut für dich wäre. Du sollst ja auch nicht jahrelang dich damit jetzt beschäftigen. Das soll ja auch dann relativ kompakt. Ja, ich habe halt Angst, dass das Wunden im ersten Moment, die aufgerissen werden, dass es mir dann schlechter geht, als momentan mit der verschorften Narbe zu leben. Ja, ja. Also, könnte vielleicht sein, weiß ich nicht, aber das Endresultat wäre dann, dass du diese Sache bewältigt hast. Ja, das weiß mein Kopf auch. Ja, das aber mein Herz sagt poch poch und ist doch gut, lass es doch. Und ist aber nicht gut, das merke ich ja. Deshalb habe ich ja immer qualifizierte Leute hier im Hintergrund. So heute meine Psychologin Magdalena. Und die soll dir das jetzt mal richtig erklären, warum das genau richtig und gut für dich ist und was in so einer Therapie alles passiert. Ja. Ja, sollen wir es so machen? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Magdalena angerufen. Alles klar. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück, dass es klappt und dass du diese Sorge irgendwann vom Tisch hast und vielleicht sogar irgendwann sogar wieder im Meer baden kannst. Wer weiß. Ich träume vom Jetski fahren. Ich möchte einmal Jetski fahren. Ja, das geht im Moment auch nicht. Nee, oh Gott, das ist undenkbar, ne? Ja, ja, sicher. Was für eine Frage. Ja. Gut, Melanie, du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Mats. Mats ist 48. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Mats. Über was reden wir? Ja, ich habe gestern Abend schon mal angerufen, und aber da war die Zeit wahrscheinlich zu knapp. Ich bin seit 6 Monaten in einer total tollen Beziehung zu einer Frau. Mhm. Und 6 Monate? Seit 6 Monaten, ja. Gratulation. Ja, sie ist 60, ich bin 48. Ja. Und in ihrem Freundeskreis, den ich auch so langsam kennengelernt habe, sind auch 3 schwule Männer. Mhm. Mit denen kocht sie immer regelmäßig und so. Sie hat sich ihren Job kennengelernt und. Mhm. Und ich fühle mich zu dem einen total hingezogen. Ach, also im erotischen Sinne? Ja. Ach. Yes, hast du denn in irgendeiner Weise vorher homoerotische, bierotische Neigungen oder Anwandlungen gehabt? Ich habe so manche Träume gehabt, schon. Aber real ist nie was gelaufen? Real ist nie was gelaufen. Und sie hatte im Ende Juli eine Geburtstagsfete gemacht und da waren auch ihre Freunde da, auch diese 3 Freunde. Mhm. Und ich habe den ganzen Abend mit den 3 Freunden verbracht. Der eine ist Physiotherapeut, und das kam so, ich weiß nicht, ob das, ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich habe einen Tinnitus und 2 Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule und so weiter, und er sagt, da kann ich was machen. Mhm. Und hat gesagt, komm doch mal vorbei und ich mach das mal. Mhm. Ne? Und ich biete da was an, esoterisch und so weiter. Mhm. Und da bin ich mit meiner Freundin da hingegangen und zu ihm nach Hause, und sie war nebenan im Wohnzimmer, und er hat einen Raum, wo er halt seine Therapien macht. Ja. Und fing am Fuß an und dann legte er die Hand auf meinen Bauch und so mit Energie und so weiter. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah. Gefällt dir? Kannst du nicht die Hand ein bisschen tiefer? Entschuldigung, aber das hört sich jetzt doof an, aber das hat mich so erotisch bewegt. Ne? Und das heißt, der Typ gefällt dir auch? Ja, den habe ich ja auch auf ihrer Geburtstagsfeier schon gesehen. Ne? Und wie alt ist der? 53 ist er. Mhm. Sieht total toll aus, schlank und total süß. Und Nochmal in deine Vergangenheit zu gehen. Du bist 48 Jahre alt. Ja. Da hat man ja schon einiges so an Erfahrungen hinter sich. Du hattest immer, ich frage es nochmal, immer mit Frauen Beziehungen. Ja. Hast du Kinder? Und wir beide haben schon mal vor genau 10 Jahren miteinander telefoniert. Es war damals, da hatte ich mich gerade getrennt von meiner Frau, mit der ich 4 Kinder habe. Ah. Das war das Thema Unfall damals. Du wirst dich mit Sicherheit nicht erinnern können, aber es ging darum, mich hat einer auf dem Motorrad abgeschossen, sag ich mal, mit einer die Vorfahrt genommen. Es ging um das Wort, man ruft Scheiße, wenn man fliegt. Okay, damals, lass uns mal nicht in die alte Geschichte reingehen. Das heißt, da waren immer Frauenbeziehungen, du hast 4 Kinder. Ich hab immer heterosexuelle Beziehungen gehabt. Hast du denn so, wenn du für dich so ganz im Stillen, zum Beispiel beim Onanieren, hast du da schon mal an einen Mann gedacht? Früher, das schon? Ja. Ich hab an Oralverkehr gedacht, ich habe ans Streicheln gedacht und ich war auch mal hier in einem Pornokino hier am Bahnhof und da ist das so ziemlich offen auch. Aber du hast dich in all diesen Jahren hast du dich nie in einen Mann verliebt. Nein. Es war nur so ein bisschen Kuckerei. Nein. Jetzt die Situation, du bist gerade verliebt in eine Frau, seit 6 Monaten, total verliebt, bist aber auch ein bisschen verknallt jetzt in den schwulen Freund der Frau. Nicht nur ein bisschen, auch total. Total. Und das macht mich völlig Kolone. Also, hat der das schon mitbekommen, der Freund? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Und deine Freundin hat das nicht mitbekommen? Nein. Ich weiß nur, dass bei ihr die Grenzen sind. Deswegen, das ist ja der Mist an der Geschichte. Wenn irgendwas in der Richtung ist, dann ist sie weg. So, jetzt stehst du in einem Dilemma. Ja, also ich bin hier in Münster, sie lebt in Hamburg und wir sehen uns, ich fahre mal rüber für eine Woche, sie kommt rüber für eine Woche. Ja, und dieser Freund, wohnt er auch in Hamburg? Der wohnt auch in Hamburg, ja. Ja. Also das Dilemma kann man jetzt so beschreiben, oder man kann fragen, verdränge ich jetzt diese neuen Gefühle, die ich da zu einem Mann habe, was ja ungewöhnlich ist mit 48, dass das uns aufbricht, aber es gibt es, klar, gibt es alles. Ja. Oder gehe ich diesem Gefühl nach mit all den Konsequenzen, dass ich es meiner Freundin sage und wahrscheinlich riskiere, dass die Freundin sagt, okay, dann tschüss. Dann mach ja, das. Aber das ist ja das Schräge daran und das macht mich ja völlig verrückt auch. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass es so in den letzten, dass es stärker wird und das Interesse, die Neugierde, das Gefühl für diesen Mann? Ja. Nun ist der ja weit weg und du siehst den ja nicht ständig. Telefonierst du mit dem mal? Nein, das überhaupt ist gar nicht. Ist einfach nur mal so. Da habe ich auch Angst vor. Das waren so ein paar zwei Begegnungen jetzt nur bisher. Ja, also einmal die Geburtstagsfeier und dann. Aber so ein bisschen wenig. Ja, aber ich habe gedacht, Mensch, der sagt, ich meine, der ist viel beschäftigt als Physiotherapeut auch und sein Kalender ist voll bis Ultimo. Und er sagt, komm doch mal vorbei und Mensch, mal hier Mats, der hat einen Tinnitus und so, ich kann ihm da eventuell helfen und so und der hat mich berührt und ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Nein, mich wundert das, dass du nach 2 Mal schon jetzt so emotionalisiert bist. Offensichtlich hat der ja da irgendwie einen Schwarze getroffen bei dir. Das hat er. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. weil ich will auf der einen Seite natürlich meine Freundin nicht verlieren, aber auf der anderen Seite ist da dieses andere Gefühl und das macht mich völlig fertig. Hat denn der Physiotherapeut einen Freund, weißt du das? Nee, hat er nicht. Er sucht auch. Ach so. Ja, wie praktisch. Also er ist solo und er hätte wohl gerne, und das weiß ich aber auch von meiner Freundin. Ist das schwierig? Weißt du, das ist genauso, das ist jetzt völlig wurscht, ob das ein Typ ist oder nicht ein Typ, wenn du jetzt so ein Gefühl für eine andere Frau hättest. Genau das Gleiche ist das. Ja, natürlich für dich und deine Identität noch eine Nummer komplizierter, weil es jetzt ein Typ ist und dann muss man alles noch ein bisschen anders einordnen, aber die Linie ist dieselbe. Was macht man da? Man horcht in sich hinein und überlegt, was ist das Stärkere? Ist es die bestehende Beziehung oder ist es die Neugierde nach dem, was da neu eventuell entstehen könnte? Und wenn das andere, also das Neue, die Neugierde, der neue Mensch interessanter ist, muss man hochpokern mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Nämlich, es kann sein, dass du deine Freunde verlierst und es kann auch sein, dass das mit dem Mann nichts wird. Kann auch sein. Ja, eben. Und dann, ich meine, ist nicht das, dass ich jetzt sage, ich stehe ja nachher alleine da. Für mich ist das eine Frage der Definition, für mich auch. Ne? Also meine Freundin ist da, ich liebe diese Frau. Mhm. Ich liebe die Frau wirklich. Mhm. Und trotzdem habe ich jetzt hier, Markus heißt er, Markus kennengelernt und getroffen und ja. Ich denke, meine Güte, was passiert da mit dir? Du bist mit der Freundin. Und ich bin völlig durcheinander. Verstehe ich. Du bist mit der Freundin 6 Monate zusammen mit der Frau. Ja. Und wie lange läuft das jetzt mit dieses Gefühl zu dem Mann? Seit 4 Wochen. Mhm. Und zweimal erst gesehen. Ja. Pass mal auf, dann würde ich vorschlagen, forcier doch mal, dass du nochmal mit dem zusammentriffst. Moment. Aber er ist einer der besten Freunde von meiner Freundin. Was soll ich denn da tun? Ja. Ich wollte es weiter ausführen gerade. Die kommunizieren ja auch miteinander. Und, ja. Und dann bin ich da wie so ein Spielball dazwischen. Ja, nur langsam. Und das macht mich verrückt. Ja, so, indem man das sagt, kommen wir nicht weiter. Was ich damit bewirken wollte oder sagen wollte, ist, wenn du den zumindest jetzt nochmal oder noch ein paar Mal triffst und real erlebst, kannst du dich ja noch viel mehr beobachten, ob das wirklich so ist oder ob du dich jetzt im Moment nur in so eine Fantasie vielleicht auch reinsteigerst. Wenn das wirklich so real ist, dass dich dieser Typ so sehr interessiert. Das tut er total. Ja, Mats, dann wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als es deiner Freundin zu sagen. Aber dann ist sie weg. Ja, dann ist sie weg. Aber ich liebe diese Frau. Ja, aber wenn du jetzt so anfängst, du bist ja auch nicht bereit, dir komplett diesen Mann aus dem Kopf zu schlagen. Nee. So. Also wollen wir die Quadratur des Kreises. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Du sollst den ein bisschen mehr beschnüffeln, ob der dich wirklich interessiert. Das kann man nur machen, indem man real mit Leuten zusammenkommt. Forcier das. Wenn du merkst, dass du immer mehr in Flammen gerätst bei diesem Mann, dann musst du in die Offensive gehen, weil dir ja gar nichts anderes übrig bleibt. Vielleicht ist es aber auch so, wenn du den das nächste Mal siehst, dass du denkst, naja, okay, so doll war es ja auch nicht. Nein, der ist einfach toll. Ja, okay. Wie gesagt, ich hab den, der ist total süß. Ja, Mats, wir reden im Kreis. Ja. Also du kannst nicht beides. Kannst du dir vorstellen, was bei mir seit Wochen im Kopf rumgeht. Ja, aber du kannst nicht beides haben. Also musst du jetzt irgendeinen Weg einschlagen. Und der Weg würde bedeuten, herauszubekommen, bin ich wirklich interessiert an diesem Mann. Wenn ich wirklich interessiert bin an diesem Mann, muss ich das meiner Freundin sagen. Und dann mal gucken, was dann passiert. Ja, aber das Verrückte ist ja, wenn das für ihn gar nicht so realistisch ist. Ja, mit ihm müsstest du natürlich auch reden, das ist auch klar. Und er sagt, nee, also das war einfach nur eine physiotherapeutische Geschichte hier, die läuft. Und wenn ich dann sage, okay, bei mir läuft da gerade mehr. Ja. Dann solltest du vielleicht mal zuerst mit ihm reden, wenn es jetzt so stark wird, und dann gemeinsam überlegen, was dann mit deiner Freundin geschieht. Ja. Also du siehst, du kommst nicht drum herum, dass du ein etwas Kompliziertes angehen musst. Von alleine löst sich das nicht schön auf in die Situation, in der du bist. Verstehst du? So, mehr kann ich dir nicht sagen dazu. Mats. Ja, es ist schwer. Ja. Es ist verdammt schwer. Du musst jetzt handeln und musst in dich reinhorchen und du musst etwas unternehmen. Das ist ganz, ganz klar, ganz einfache Sache. Mein Lieber, in diesem Sinne. Ja, du musst was tun. Du musst was tun. Werde ich. Wünsche alles gut. Soll ich mir einfach nur noch einen neuen Termin bei ihm holen? Ja, wie auch immer, dass du einfach mal mit ihm nochmal in Kontakt kommst und dich beobachtest, wie du auf den Mann reagierst. Ja. Und dann sieht man weiter. Die wird mich verbrennen, die Frau. Ja, dann ist die Beziehung vielleicht zu Ende. Aber wir reden jetzt im Kreis. Mhm. Mats, ich wünsche alles Gute. Okay. Tschüss. Ich danke dir. Gerne, tschüss. Hier ist Meral, 20 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Eine Frau. Ja. Ich habe gerade gedacht, Meral, ist das ein Mann oder eine Frau? Nee, ich bin schon eine Frau. Um was geht's denn, Meral? Es geht darum, dass, ich komme aus dem Irak, meine Eltern kommen aus dem Irak. Mhm. Ich bin hier in Deutschland geboren und jetzt habe ich vor kurzem erfahren, dass ich meinen Cousin in der nächsten Zeit heiraten soll. Also meinen Großcousin eigentlich, ne? Ja, gesagt. Der lebt im Irak? Der lebt im Irak. Und den sollst du heiraten? Ja. Den du noch gar nicht gesehen hast? Nee, gar nichts. Der ist wie alt? 24. Wann sollst du den heiraten? Nächstes Jahr, März, April ungefähr. Im Irak? Genau. Und du sollst dann auch im Irak bleiben? Ja, eigentlich ist es so vorgesehen, ja. Und was denkst du zu all dem? Ja, nichts Gutes. Ich bin auch, ich meine, klar, also wir sind Jasiden, das ist so eine Art Moslems. Wie heißt das? Jasiden. Jasiden? Genau. Ah, ja. Das ist halt nur nicht ganz so streng, also wir dürfen auch Schweinefleisch essen und Alkohol trinken, aber im Endeffekt glauben wir quasi an das Gleiche. Aber der Koran ist auch euer heiliges Buch. Ja, genau, ist auch ein heiliges, also genauso wie auch Islam eigentlich. Es gehört auch zum Islam, nur wir sind ein bisschen, wird alles ein bisschen leichter gehandhabt, ne? Nicht so streng. Nur offensichtlich diese Sache nicht. Ja, nur offensichtlich diese Sache nicht, ja. Ja. Also, es ist auf jeden Fall, ich kann es mir nicht gut vorstellen. Wer hat dir denn das eröffnet, dass das so kommen soll? Wer hat das zu dir gesagt? Ja, meine Familie, also eigentlich mein Vater. Ich kam nach Hause und da so, hat... Jetzt vor kurzem? Ja, vor 2 bis 3 Monaten ungefähr muss das gewesen sein. Und ich kam eigentlich von der Schule nach Hause und da saßen halt meine Brüder mit meinen Eltern und hatten dann wohl vorher mit meinem Onkel telefoniert, also das ist der Cousin meines Vaters. Und ja, mein Vater hat mir jetzt einfach so prompt gesagt, als wenn das was ganz Normales wäre. Vor allen Dingen, sie haben mich gar nicht so großgezogen. Ich habe damit nicht gerechnet, dass es irgendwann so kommen wird, dass ich irgendwann mal mich darauf vorbereiten muss, jemanden zu heiraten aus dem Irak. Ach so, damit hast du innerlich gar nicht gerechnet? Nee, so. Nee, überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, das heißt, das hat dich doppelt getroffen, als du ja, gehört hast. Ja, weil ich lebe hier, also mein Vater war streng, aber ich lebe jetzt hier nicht so, wie ich manch andere Mädchen hier erlebe, dass ich jetzt irgendwie mich nicht schminken darf oder mit dem Kopftuch rumlaufen muss oder so. Also so lebe ich eigentlich, muss ich sagen, echt deutsch irgendwie. Ne? Also das wäre ein absoluter Kontrast, wenn du von hier im Irak leben müsstest, abgesehen davon, dass das ein äußerst gefährliches Land ist. Ja, also was ich meine, ich kenne selber die ganzen Geschichten. Meine Cousine ist selber in den Irak gegangen und hat ihr Kopftuch, saß nicht richtig, dass man etwas Haar vorne sehen konnte, wurde mit Steinen beschmissen und sowas. Ne? Wie hast du denn auf deinen Vater und deine Familie reagiert, als die das gesagt haben zu dir? Erstmal konnte ich gar nichts sagen. Ich war eigentlich so geschockt und ich habe mich nicht wirklich getraut zu sagen, dass ich das nicht will. Ich habe meiner Mutter halt angesehen, dass sie nicht unbedingt der Meinung ist. Ich habe zu meinem Vater nur gesagt, dass ich mich noch zu jung dafür fühle, dass ich mein Abi jetzt fertig machen will und dann studieren möchte. Ja. Und also du hast das Gefühl, dass deine Mutter schon so ein bisschen dich versteht. Ja. Aber sie sich nicht traut, gegen den Vater und gegen die Familie sich aufzulehnen. Ja, meine Brüder sind halt auch eher so hinter der Meinung meines Vaters, ne? Wie alt sind denn die Brüder? 20 und 23. Also auch noch ganz junge. Ich habe einen Zwillingsbruder noch. Ja. Die würden sich auch bedanken, wenn die zwangsverheiratet würden. Ja, aber bei denen ist das wohl, glaube ich, irgendwie so eine andere Sache. Also bei denen wurde das Thema auch noch nicht angesprochen. Ja. Was würde denn passieren, wenn du sagst, passt mal auf, ich liebe euch als Familie über alles, aber das mache ich nicht? Ich weiß es nicht. Also sowas wie jetzt, weiß ich nicht, so ein Ehrenmord oder so, wie man das immer so, das könnte ich mir auf keinen Fall vorstellen, ne? Also soweit, mein Vater liebt mich ja selber, ich weiß das, ne? Und er ist auch nicht jetzt, ist das nicht irgendwie, dass jetzt bei uns irgendwie jetzt Gewalt herrscht, dass ich jetzt, ne, unter seiner Kontrolle stehe oder so, ist es überhaupt nicht, aber... Aber was würde er machen, wenn du Nein sagst? Ich weiß, er wäre enttäuscht, würde mich verstoßen, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ja alles schon mal sehr beruhigend, dass du sagst, es droht dir keine körperliche Gewalt. Du musst nicht Angst haben um Leib und Leben. Ja. Das ist ja schon mal sehr wichtig, das ist ja schon mal etwas sehr Positives. Ja, gut, wie man sieht, ne? Ja, gut, das andere ist natürlich genauso schlimm, wenn er enttäuscht ist, kann man ja sagen, okay, das ist dann sein Problem. Wenn er dich verstößt, ist das natürlich schlimm, weil du aus deiner Familie verstoßen wirst. Ja. Und deine Familie ist dir offensichtlich auch sehr wichtig. Ja, ich habe auch nichts Schlechtes erfahren durch meine Familie in meinem Leben, muss ich sagen. Genau. Also ich hatte irgendwie, ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, dass ich jetzt feiern gehen kann oder so. Das kommt aber auch eher auf meine Brüder zurück. Da mischt mein Vater sich gar nicht so ein. Hast du denn eigentlich heimlich vielleicht einen Freund hier schon? Zurzeit? Ja, hatte ich schon mal. Ich war mit einem türkischen Jungen zusammen. Einen türkischen? Mhm. Wussten deine Eltern das? Nein. Wäre auch undenkbar gewesen. Also meine Mutter hat es quasi geahnt. Man sagt ja immer, Mütter merken alles. Ja, ne? Ja. Sie hat es nicht ausgesprochen, aber ich habe ihr selber angemerkt, dass sie es weiß. Also, und sie hat geschwiegen? Ne? Sie hat nichts gesagt. Wenn du einen deutschen Freund hättest, wie wäre das? Weiß ich nicht. Also ein Freund allgemein würde gar nicht gehen. Mhm. Aber meine Eltern sind jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie sagen, ja, bei uns kommen keine deutschen Leute ins Haus. Also ich habe auch deutsche Freundinnen, eine christliche Freundinnen, wie auch muslimische oder jasidische Freundinnen. Mhm. Aber das ist alles, da sind wir echt offen. Da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass das bei uns... Meral, wie ist es denn so in deinem Freundeskreis, wie so andere Mädels? Gibt es da auch so ähnliche Probleme? Nee, eigentlich noch nicht. Also ich hatte eine türkische Freundin, der ist das so, ja, so in der Art passiert. Die war in der Türkei mit ihren Eltern im Urlaub und bei der Familie und da wurde es ihr da quasi, was heißt, es hieß nicht, dass sie ihn jetzt heiraten muss, aber er wurde ihr so quasi, ja, gezeigt irgendwie, ne? So von wegen, wie wär's denn mit ihm und, ne? Mhm. Könntest du dir da was vorstellen oder... Und wie ging das aus? Ja, sie wollte ihn nicht heiraten, es war jetzt diesen Sommer. Ja. Und ja, die Eltern reden sie praktisch immer noch auf sie ein, ne? Ach so. Bis heute noch. Ich stelle mir für dich auch besonders schlimm vor. Du bist hier groß geworden in Deutschland, sozialisiert, fühlst dich auch ziemlich als Deutsche oder hast ein Heimatgefühl hier. Und müsstest dann in ein so fremdes Land gehen. Das ist ja absolut krass. Ja, vor allem da herrschen ja auch ganz andere Sitten. Zudem, auch, ja. Auch jetzt natürlich im Gegensatz zu den Irakern, die hier in Deutschland wohnen. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Ja. Also ich muss dir sagen, da sage ich nur auch keine Neuigkeit mit, dass ich das natürlich schlimm finde, wenn Eltern einem ihrer Tochter so etwas antun. Mhm. Weil ich finde, in erster Linie muss die Liebe zu dem Kind regieren und da sein. Und zur Liebe gehört, dass man den Willen des Kindes respektiert und nicht den eigenen Willen dem Kind aufdrückt. Das finde ich erstmal grundsätzlich. Und ich finde auch immer, dass Frauen und Mädchen in deiner Situation ihren Weg gehen sollten, wenn das auch noch so schwierig ist. Ja. Es ist dein Leben und dein Glück und dein Herz. Und du hast ja ganz andere Träume von deinem Leben wahrscheinlich, als das, was da eventuell auf dich zukommen könnte. Ja, vor allen Dingen, ich kenne ihn ja auch gar nicht. Ich weiß, du kennst ihn gar nicht mehr. Es ekelt mich auch irgendwo an. Also, absolut, wie ich auch sagen muss, es ist für mich trotzdem mein Cousin, auch wenn es mein Großcousin ist. Ich kenne ihn selber nicht. Mhm. Ich weiß gar nichts von ihm aus, dass er 24 ist. Ich weiß, wie er heißt. Auch kein Foto gesehen? Ich weiß, was er macht, gar nichts. Kein weder Foto. Telefoniert noch irgendwas, gar nichts. Ne, es ist für meinen Vater ist es quasi so, wenn wir da sind, dann werde ich ihn kennenlernen und dann habe ich die Zeit dazu. Ne? Und deine Eltern wären auch gar nicht traurig, wenn du dann nicht mehr in Deutschland wärst? Ja, also ich weiß nicht, darüber haben wir nicht geredet. Natürlich, ich denke schon, dass sie traurig werden, sein werden, aber mein Vater, mir kommt das so vor, als wenn das für meinen Vater so das Beste so für mich ist. Als wenn er sich das vorstellen würde, ist das wirklich das Beste für mich. Er sagt auch immer, ich brauche jetzt er ist stolz darauf, dass ich jetzt mein Abi mache und jetzt fertig bin, jetzt bald fertig bin und aber ich habe ein Studium, weil es mir da besser gehen würde. Ich habe da einen Mann, der für mich sorgen wird. Und also ich habe das Gefühl, er denkt wirklich, dass das Beste, was er für mich machen könnte. So, dann musst du wahrscheinlich den bitteren und steinigen Weg gehen, ihm klarzumachen, dass das eben nicht das Beste für dich ist, sondern das Beste weißt du am besten, was für dich ist. Mhm. Wir beide sind uns einig, dass das eigentlich nicht geht. Dass du nächstes Jahr nicht in den Irak gehen kannst und einen wildfremden Menschen heiraten. Ja, also eigentlich nicht. Naja. Eigentlich nicht. Das heißt, jetzt wird's hart für dich. Jetzt musst du in deinen jungen Jahren kämpfen. So wie wahrscheinlich viele, viele andere muslimische Mädels auch, die hier in der Situation sind. Aber das ist, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber ich denke immer, es ist dein Leben. Ja, stimmt, dass meine Brüder noch so hinter ihm stehen, ne? Also. Ja, schade. Wenn die jetzt auf deiner Seite stehen, dann kannst du denn nicht zumindest einen vielleicht zu dir rüberziehen? Nee, also der Einzige, der mich ringen kann, ist mein kleiner Bruder, aber der kann sich dann gar nicht ein. Er ist 5 Jahre jünger als ich. Mhm. Und mit ihm habe ich mal darüber geredet und mit meiner Cousine, aber sonst. Also müsstest du zuerst jetzt mit der Mutter sprechen? Weil die scheint ja am ehesten noch mit dir in deiner Nähe zu stehen, innerlich. Ja. Und mit der musst du diskutieren. Und wenn du sie schon mal klar auf deiner Seite hast, ich weiß, das ist alles horrorschwierig, aber ich glaube, es gibt dazu keine Alternative, als denn ein komplett fremdbestimmtes Leben einzugehen. Und das willst du doch nicht. Nee, auf keinen Fall. Also ich bin auch nicht dran gewohnt, wie gesagt. Du willst Abitur machen und studieren? Ich will studieren, ja. Und was möchtest du studieren? Redesign. Was für ein Design? Redesign. Was ist das? Das ist quasi wie eine Restauration von Möbeln. Ach so, genau. Toll, toller Beruf. Ja. Super Beruf, tolle Pläne hast du da. Ja, eigentlich schon, ja. Mann, Meral, ich möchte dir gerne mal gleich nochmal meine Psychologin geben, nicht wegen eines psychologischen Gespräches, sondern ich würde dir gerne von ihr noch ein paar Kontaktadressen geben. Mhm. wo sich Frauen zusammengeschlossen haben aus anderen Kulturkreisen, hauptsächlich aus dem islamischen Kulturkreis, die in ähnlichen Situationen sind wie du oder waren. Vielleicht kannst du da mal einen Kontakt aufnehmen und Gedankenaustausch machen und Tipps kriegen. Das kann ja nicht schaden. Ja, gerne. Ja? Mhm. Also meine Meinung ist klar, habe ich dir jetzt gesagt. Ja, ich weiß. Ich glaube, so würde auch eigentlich jeder denken, dem man das erzählt. Mhm. Ne? Ich finde, du musst dein Leben leben. Ja, finde ich eigentlich auch. Du sollst deine Familie ehren und lieben, klar, gar keine Frage. Aber sie sollen dich auch ehren und lieben. Und dazu gehört, dass sie dich genauso respektieren wie du sie. Und alles hat seine Grenzen. Ja. Ja, ich weiß, eigentlich ja. Mhm. Wenn es so leicht wäre, dann wäre das schon lange abgehakt. Ja, ne? Ja. Ich weiß, dass eure Generation sehr viel kämpfen muss. Das ist mir schon klar, dass das schon alles nicht so ganz einfach ist. Liebe Mira, also leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das heißt, Magdalena ruft dich an und dann versorgt sie dich mal mit den Ansprechpartnern. Das ist lieb. Alles Gute dann wünsche ich für das. Sehr gerne. Tschüss, ja, Mira. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.38 Uhr haben wir. Und jetzt machen wir eine Postecke. Und zwar hat Armin geschrieben. Armin schreibt zu unserer Sendung Geschichten rund um den Po von vorgestern. Hi Domian, höre gerade die Dame, die von ihrem Bandwurm erzählt. Auch ich hatte einmal so ein Ding, aber ich wusste es nicht, bis ich eines Tages das Gefühl hatte, dass mir etwas die Speiseröhre hinaufkriecht. Das war unbeschreiblich ekelhaft. Mit einem Medikament konnte mir dann schnell geholfen werden. Christian aus Neubrandenburg schreibt, hallo Jürgen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lief eine der besten und emotionalsten Sendungen überhaupt bei dir. So viel Tod, Liebe und Leidenschaft gab es schon lange nicht mehr. Gerade die letzte Anruferin, die am selben Tag ihren Lebensgefährten verloren hatte und der während des Gespräches noch tot im Nebenzimmer lag, tat mir persönlich am meisten leid. Aber manchmal frage ich mich schon, wie du, Jürgen, bei sowas so ruhig bleiben kannst. Ich warte nur auf den Tag, wo bei dir während eines solchen Gespräches auch die Tränen kommen. Lieber Christian, diesen Tag gab es schon. Den gab es hier schon. So, dann eine kritische Äußerung von Michael zu einer Sendung der vergangenen Wochen. Hallo Jürgen Domian, mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen, dass du dich tatsächlich für aktive Sterbehilfe aussprichst. Ich bin erschüttert. Kein Mensch auf der Welt hat das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Und ich finde, der Mensch hat ebenfalls nicht das Recht, sich selbst das Leben zu nehmen. Die aktive Sterbehilfe zu legalisieren, käme einem Dammbruch gleich und wir wären sofort wieder im Dritten Reich. Also, liebe Maike, ich respektiere natürlich gerade bei diesem sensiblen Thema auch deine Position, darum geht es ja auch gar nicht, aber ich verbitte mir schon, mich mit meiner Position in eine rechte oder gar in eine Nazi-Ecke zu stellen. Das ist absoluter Quatsch und völlig unseriös. Man kann im Rahmen einer Postecke sicherlich nicht über dieses hochkomplizierte Thema sprechen, nur so viel, ich plädiere für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Ein jeder sollte das Recht haben, auch über das Ende seines Lebens frei entscheiden zu können. Das ist meine Hauptprämisse in dieser Thematik. So, dann, hi Domian, ich heiße Ben, bin 21 Jahre alt, Afroamerikaner und lebe schon seit 20 Jahren in Deutschland. Weißt du, was ich dir sagen will? Eigentlich nur ein Wort, Respekt. So eine Show, wie du sie machst, gibt es in ganz Amerika, in den Klammern USA, nicht. Aber noch ein Wort zur Po-Sendung. Die fand ich wirklich rundum cool. Toll, wie offen man bei euch über sowas sprechen kann. Ich selbst stehe nicht so sehr auf Analsex. Das hat einen Hintergrund. Mir ist das Ganze zu unhygienisch. Hab's einmal mit meiner Freundin versucht und da hatte ich meinen ganzen Penis voll. Naja, du weißt schon. Schöne Grüße aus deiner Traumstadt Berlin. Das ist ja nett. Schöne Grüße zurück nach Berlin von Ben. 1.41 Uhr, Ende unserer Postecke. Und wir machen weiter mit unserer freien, offenen Themenrunde heute Nacht. Und hier ist der Norbert. Und Norbert ist 47. Hallo. Hallo, Domian. Hallo. Das klingt aber komisch, die Leitung. Ja, ich versuche mal da noch was rauszuziehen. Das ist eine Kabelleitung, wo ich telefoniere und gleichzeitig Internet. Die ist manchmal sehr schlecht. Ja. Weil ist ich mich immer so schlecht? Ich höre mich immer doppelt im Hintergrund. Obwohl ich habe Fernsehen alles aus. Also ich habe Ton aus, ich habe komplett alles aus. Wir versuchen es mal und meine Kollegen in der Technik sagen mir, wenn es zu nervig ist, dann müssen wir es abbrechen. Ja. Um was geht's denn bei dir? Bei mir ist das so, ich bin am 2.10., also ich bin letztes Jahr am 31.8., ich fange mal komplett zurück an, da war ich 5 Jahre selbstständig und habe dann die Selbstständigkeit aufgegeben. Ich habe ein Transportunternehmen gehabt mit über 30 Leuten und wurde von meinem Auftraggeber so weit immer gedrückt, dass ich mein Personal praktisch so viel Druck ausüben sollte und die wollten über mein Personal bestimmen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Dann könnt ihr mich auch fest anstellen. Dann könnt ihr sagen, kack da hinten in die Ecke, dann mache ich das, will dafür aber das und das Geld haben, aber solange es meine Leute sind, bestimme ich über meine Leute selbst. Mhm. Ich bin immer human mit denen umgegangen und hatte auch immer ein gutes Verhältnis zu meinen Leuten. Ja. Das wollten die aber nicht einsehen, die wollten sich trotzdem da dauernd einmischen, da habe ich gesagt, dann lassen wir das Ganze. Hab dann gekündigt und wollte dann was anderes machen. Das war am... Also was heißt, du hast gekündigt? Du hast die Firma aufgelöst? Genau, und habe gesagt, ich mache irgendwas, ich versuche irgendwas anderes aufzubauen. Okay. War aber auch ziemlich schlapp gewesen, weil mir das die Firma ziemlich viel Energie gekostet hat, weil ich ziemlich viel selbst gemacht habe. Bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe das Gefühl wie ein Burnout-Syndrom, ich fühle mich total schlapp. Beim Arzt? Beim Arzt, genau. Und habe gesagt, check mich mal komplett durch. Sagt er, kein Problem, ich nehme mal komplett Blut ab und dann gucken wir mal. Ja. So, und 2 Wochen später, wie die Blutwerte da waren, oder 1 Woche später, sagt er, es ist kein Wunder, dass dir so schlecht geht, deine Leberwerte sind katastrophal. Also ich habe nie viel getrunken, ich trinke mir mal gern Weizenbierchen zum Fußball oder irgendwas, aber keinen Schnaps oder keine scharfen Sachen. Was für eine Erkrankung hast du? Ich hatte dann, was rauskam, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, bin dann am 2. Oktober gewippelt worden, das heißt komplett auseinandergelegt, komplett neue Anschlüsse gelegt, ein Stück von der Bauchspeicheldrüse entfernt, dann wird der 12-Fingerdarm entfernt und ziemlich viele Sachen. Das ist eine Operation, die hat 10 Stunden gedauert. Ja, wir reden von diesem Jahr, ne? Wir reden von 2008. Ach so. Es fing 2008 an. So, und war alles okay gewesen, der Krebs war komplett entfernt. Man hat auch meine Tumormarkewerte waren im Normalbereich und ich bin eigentlich von ausgegangen, ich habe den Krebs irgendwo besiegt, was die Wahrscheinlichkeit bei einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung ist ziemlich gering, man hat wenig Chance. Nun sind 2 Jahre vergangen, wie geht es dir heute? Heute sieht es eben so aus, dass der Krebs wieder gestreut hat, der hat jetzt schon das 3. Mal gestreut. Diesmal ist es halt ganz extrem, dass ich Hirnmetastasen habe, Lebermetastasen und Lymphknoten befallen sind im unteren Bereich. Und ich das aber auch jetzt so, die Situation eben so hinnehmen, wie sie ist. Ich habe vor ein paar Tagen geheiratet, ab 16.09. Meine Lebensgefährtin, mit der ich jetzt 8 Jahre zusammen bin, die wollte das auch. Gratulation nachträglich. Dankeschön, weil wir gemeinsam ein Kind auch haben und ihre Kinder sind, habe ich praktisch auch 8 Jahre miterzogen. Der Vater hat sich nie drum gekümmert. Das sind auch meine Kinder. Ich habe noch 3 erwachsene Söhne aus erster Ehe. Aber der Gesundheitszustand ist schon, wie du es gerade geschildert hast, sehr kritisch. Sehr kritisch, ja. Kann man überhaupt im Moment noch etwas machen? Ja, ich habe eine Strahlentherapie hinter mir mit 10 Strahlentherapien und habe jetzt den vierten Zyklus von Chemotherapie hinter mir. Und besteht bei dieser Therapie noch die Hoffnung der Heilung oder ist das eine Lebensverlängerung? Das ist keine heilbare, aber es ist eine behandelbare Sache. Mein Leben, ich werde auf gar keinen Fall mehr 90 werden oder so. Das ist schon vollkommen klar. Ist es im Moment auch verbunden mit sehr vielen Schmerzen oder mit Belastungen des Körpers? Mit Belastungen, ich würde eher sagen Belastungen. Die Schmerzen, die kann man eigentlich gut im Griff kriegen. Wenn man, ich habe Morphiumpflaster oder so, ich habe das Morphium auch selbst runterdosiert und die anderen Tabletten, weil ich gemerkt habe, dass ich vom Kopf her dann nicht mehr klarkomme. Dass ich da Sachen nicht mehr so mitkriege, die ich wahrnehmen möchte. Ja. Dass du jetzt deine Freundin, deine langjährige Partnerin geheiratet hast. Wie erklärst du das? Ist das so ein nochmal Auftreten gegen den Tod und zu sagen, ich lebe und ich schaue nach vorne? Das mache ich sowieso. Es hat halt den Hintergrund, dass meine Lebensgefährtin das auch eigentlich wollte. Erstens mal den direkten Namen in mir nachher, wenn mal irgendwas ist. Der Kleine hat den Namen von mir. Ja. Und die Kinder, die wollen auch den Namen von mir haben. Die wollen nicht den Namen von meiner Lebensgefährtin haben. Ja. Und ich denke mal, das soll, ja, dass ich halt immer da sein werde. Ich habe das auch alles so abgesichert, dass es alles so okay ist, dass meine Familie gut geht. Aber das Wichtigste, was mir eigentlich ist, dass ich jetzt, oder dass wir jetzt teilweise Probleme haben, uns auseinanderzusetzen. Der Stress ist halt derartig groß. Meine Lebensgefährtin hat keine 3 Kinder momentan, sondern ich sage immer, sie hat 5. Was meinst du mit auseinanderzusetzen? Ja, es sind Situationen, sag ich mal, Kleinigkeiten, dass wir uns über Dinge streiten, die eigentlich überflüssig sind. Mhm. Über Absprachen, über Dinge nachher, wo wir verbal nachher nicht weiterkommen. Ich bin so, dass ich dann... Und du glaubst, es liegt daran, weil ihr immerhin so viel Stress habt? Oder liegt es auch daran, dass die Situation ist ja nur auch seelisch für beide sehr belastend, deine Erkrankung? Liegt es vielleicht auch daran? Ist möglich, das weiß ich nicht. Auf den Grund bin ich noch nicht gekommen. Hm. Wir fliegen jetzt auch am 30.09. nach Zypern. Ich hatte noch so einen Reisegutschein damals gewonnen auf einer Unternehmersagung. Achso, das kannst du, dazu bist du fit genug, das geht noch. Das will ich einfach und Das mache ich auch. Ich war auf der Hochzeit, war ich topfit. Ja. Ja. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und bin abends um 12 Uhr ins Bett. Und du fliegst alleine mit deiner Partnerin? Ganz genau, weil wir haben das abgesichert. Die Kinder sind bei Freundinnen untergebracht. Wie lange bleibt ihr? 7 Tage. 7 Tage, na immerhin. Das ist eine Zeit, wo ihr dann mal ganz für euch seid und wo man dann vielleicht doch schon ein bisschen intensiver sprechen kann. Das hoffe ich auch. Sprecht ihr denn auch über den Tod, der eventuell eintreten könnte und das Ende? Ich habe das schon erwähnt. Also ich habe schon gesagt, dass man bei mir von ausgehen muss, dass ich alles schneller machen möchte. Mhm. Aus dem Grund, weil ich weiß, dass mein Leben eben nicht mehr so lange geht. Hast du den Eindruck, dass sie da auch gut so mitsprechen möchte oder hat sie da eher eine Barriere? Das weiß ich noch nicht so genau. Also sie ist ziemlich ruhig in der Hinsicht gewesen, ganze Zeit. Sie verdrängt es dann doch lieber oder möchte es nicht so aussprechen? Das könnte sein. Das ist natürlich auch eine große seelische Belastung. Kein Wunder, dass man da dann irgendwie gereizt ist und dass es nicht so einfach läuft. Das ist möglich, ist möglich. Was war jetzt konkret der Grund deines Anrufes? Es war das Zwischenmenschliche, dass wir da Probleme hatten und dass ich da so oft habe, dass mir einer da ein bisschen Tipps geben kann, wie ich mich verhalten könnte, in der Situation. Sag ich mal, mit der anderen Situation komme ich klar, weil ich muss einfach sagen, jeder Mensch hat eigentlich, mein Bruder ist mit 9 Jahren tödlich verunglückt beim Verkehrsunfall. Der wollte meinen Bruder besuchen außerhalb der Stadt in Kitzingen, ich komme aus Bayern. Und die waren auf dem Weinberg gewesen und er hat meinen Bruder gerufen. Mein Bruder ist runtergekommen, in dem Moment ist er über die Straße gelaufen, ist vom Auto erwischt worden und ist bei meinem Bruder im Arm gestorben. Ja, das heißt, du bist mit deinem Schicksal eigentlich im Reinen, kann man das so sagen? Das kann ich schon sagen. Was ja ein großes Plus ist, finde ich, und etwas Tolles letztendlich. Ja, ich gehe auch ganz offensiv damit um. Ich sage den Leuten auch, ich bin erkrankt und ich möchte auch kein Mitleid oder irgendwas oder da bevorzugt werden. Das vielleicht, ist einfach so. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, so wie du es gerade geschildert hast. Vielleicht solltest du auch mit deiner Partnerin mehr über deine Krankheit und darüber sprechen, dass dein Leben kürzer verlaufen wird wahrscheinlich als ihres. Ja gut, die Krankheit kriegst du ja tagtäglich mit. Sag ich mal, sie ist gestern nach Hause gekommen, da hatte ich 40,5 Fieber zum Beispiel, aufgrund der Chemotherapie. Okay, aber ihr sprecht nicht über den Tod. Weniger. Das möchte sie auch gar nicht. Ja, aber vielleicht wäre es für sie gut und für dich auch. Ja, für mich ist es kein Problem. Für dich ist es kein Problem. Letztendlich ist es ja wunderbar, für dich ist es kein Problem. Weil es ist sowieso vorbestimmt, ich kann es nicht beeinflussen. Das heißt, ich will auch keine Prognose von den Ärzten haben, das habe ich gesagt, weil ich kenne das aus Erfahrung, ich kenne viele Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, da werden Prognosen gestellt, sie haben noch 1 oder 2 Monate zu leben, die leben dann 3, 4 Jahre noch, oder bei manchen Leuten sagen sie haben noch 2 Jahre, sie sind nach einem Monat tot. Ich sage es mal so, ich würde diese Thematik schon gezielt, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, wenn ihr alleine seid auf Zypern, würde ich ansprechen. Vielleicht auch genau mit dem Tenor, dass du mit dir so im Reinen bist. Vielleicht weiß sie das auch gar nicht mal so ganz richtig. Vielleicht ist es eine große Erleichterung, dass sie endlich dann auch darüber mal sprechen kann. Denn das muss ihr ja große Angst machen. Davon gehe ich aus. Ja, da denke ich vielleicht auch. Ja, die Unsicherheit. Ja, da ist absolut. Auf alle Fälle. Absolut. Lieber Norbert, ich würde gerne, dass du noch ein paar Tipps von meiner Psychologin bekommst, zumal die Leitung für mich, zumindest ich empfinde, es so sehr schlecht ist und wir nicht so lange, glaube ich, mehr weitersprechen können. Also diese Reise nimm als Chance, vielleicht auch über die Themen, die so tabu zwischen euch beiden sind, zu sprechen. Vielleicht ist das ein großer Schritt nach vorne dann. Ich werde es versuchen, Domian. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute und eine schöne Reise vor allen Dingen nach Zypern. Dankeschön. Und du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss. Für das Gespräch. Tschüss. Gerne, tschüss. Gut, das war doch anstrengend zum Hören. Ich weiß nicht, wie es euch draußen gegangen ist, aber für mich war das sehr schwierig, richtig zu verstehen. Hier ist Agnes. Agnes ist 62. Guten Morgen. Hallo, Agnes. Agnes? Hallo. Ja. Hallo, Agnes. Um was geht's bei dir? Ich habe so Probleme mit meinen Armen. Ich habe dir eine Mail geschickt. Mit Fotos. Hast du die gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das machen also meine Kollegen im Hintergrund. Ich habe gerade nur verstanden, du hast Probleme mit den Armen. Ja. Was ist denn da los? Also ich habe so Blutflecken. Auf den Armen? Auf den Armen, ja. In den Innenseiten der Armen? Außen. Außen? Außen, also ja, auf der oberen Seite. Auf der oberen Seite der Arme? Jawohl, ja, dort. Unterarm und Oberarm? Nur Unterarm. Nur Unterarm? Ellbogen, jawohl. Blutflecken? Ja. Wie sehen die genau aus? Die kommen und gehen. Beschreib die mal ein bisschen näher. Ja, die kommen und gehen, das ist so unterschiedlich, länglich, manchmal rund und von einer Minute auf die andere sind die hier. Hm. Und dann platzen sie auf. Ach, sie platzen so blutig. Ja, das heißt, blutig. Dann sind die Oberarme blutig. Jawohl. Und nur die Oberarme? Nur die sonst Oberarme. Sonst am Körper nichts? Gar nichts, gar nirgends. Und wenn das dann aufgeplatzt ist, dann blutet es. Und wie geht es dann weiter? Das blutet so 2-3 Sekunden, manchmal länger. Und dann ist es wieder vorbei. Und dann ziehen sich dann diese pickelartigen Gebilde wieder zurück? Also sie nicht pickelartig sind, wie so richtig große Flecken. Gehen die dann wieder zurück, diese Flecken? Ja, die gehen wieder zurück, aber es geht lange. Es kann 2-3 Wochen gehen. In der Zwischenzeit kommen immer wieder frische. Und dann bluten die wieder und dann gehen sie wieder zurück? Ja. Das ist aber sonderbar. Was sagt denn dein Arzt dazu? Es kann mir keiner helfen. Wie lange hast du das denn schon? So circa 8 Jahre. Und das kam von heute auf morgen? Ja. Es schmerzt nicht. Es sieht einfach blöd aus. Ja, und ist wahrscheinlich dann auch lästig, wenn es anfängt zu bluten und... Ja, wenn ich 2 dran habe, auf einmal wird alles rot. Und ich vermute mal, dass du auch beim Hautarzt warst... Jawohl, ja. Der kann auch nichts sagen, hat keine Idee. Er hat keine Ahnung, woher es kommt. Er hat schon Probe rausgeschnitten und untersucht alles und kein Ergebnis. Nun könnte man ja sagen, wenn offensichtlich scheint es ja nichts Schlimmes zu sein, hoffen wir mal. Es ist nur lästig. Nur lästig, ja. Mhm. Ich habe gedacht, vielleicht hast du schon mal so einen Fall in deiner Sendung und nein, hört jemand zu. Das könnte sein, dass jemand zuhört. Also, soweit ich mich erinnere, habe ich so einen Fall hier noch nicht in der Sendung gehabt. Dass einfach Flecken entstehen auf dem Oberarm, wie bei dir, und dass die anfangen zu bluten und dann sich wieder zurückentwickeln. Und das immer wieder und immer wieder. Das hatte ich noch nie. Hast du einen Internetanschluss zu Hause? Ja. Hast du denn da mal ein bisschen geforscht und geguckt, ob da vielleicht andere Leute so etwas beschreiben? Habe ich, aber habe da nichts gefunden. Mhm. Dann hat eine Kollegin hat gesagt, ich soll mal ins Internet, es gibt so Ärzte, wo Auskunft geben. Ja. Das habe ich versucht, leider kann ich das nicht machen. Ja. Weil ich besitze keine, wie sagt man, Kreditkarten. Ach so, verstehe. Nur die ganz normalen EC-Karten. Ja. Und so bekommt man keine Antwort. Ich deute mal aus deiner Stimme und der Sprache, dass du aus der Gegend um oder aus der Schweiz kommst. Jawohl, ja. Ah, ja. Aus der Schweiz, ja. Ja. Da habt ihr ja gute Ärzte. Eigentlich ist das ja, da habt ihr ja tolle Ärzte in der Schweiz. Ja, ja. Aber dennoch kommen die nicht weiter. Nein, kommt keiner weiter. Hm. Ich habe einen Lichtenstein, einen sehr guten Hautarzt. Ja. Er kann mir auch nicht helfen. Als das damals vor 8 Jahren angefangen hat, lass uns mal zurückspulen in diese Zeit. War da in deinem Leben irgendwas Besonderes? Gar nichts. Alles ganz normal. Also kein Stress, kein Todesfall, nichts Schlimmes? Nein, gar nichts. Ja, dann können wir ja mal dann können wir mal unsere Zuschauer und Zuhörer fragen, die medizinisch Bewanderten, wie wir das öfters machen, und öfters kommt da sehr interessante Sachen raus, weil irgendjemand weiß immer was und dann gibt es bisweilen tolle Tipps. Wenn also jemand eine Idee hat, was das sein könnte und wohin man sich da wenden kann. Agnes wohnt in der Schweiz, also süddeutscher Raum käme ja vielleicht auch noch in Frage, wenn da irgendwo eine Klinik wäre oder ein Arzt, der sich mit sowas auskennt. Ja, das wäre nicht so weit. Könntest du da ja hinfahren? Ja, das ist nicht so weit. Lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Und wie geht dein Mann damit um? Hat kein Problem, wir sind... Also, alle sind sie. Die Verwandtschaft hat kein Problem mehr. Also der wendet sich keiner ab, dass sich da jemand verekelt oder so. Das ist nicht der Fall. Nein. Ja. Sie fragen nur, die noch nicht gesehen haben, was du da, oder manchmal, wenn ich so unterwegs bin, du blutest ja. Aber ich kann das nicht abstellen, wenn ja nicht den ganzen mit eingebundenen Armen rumlaufen. Verstehe. Also Agnes, ich glaube, das ist jetzt gut beschrieben worden, was du hast. Und ich bitte mein Publikum, wenn jemand eine Idee hat, bitte wendet euch an uns hier, am besten per Mail, domian@wdr.de. Und wir würden dann die Informationen an dich weiterreichen, wenn hier was Interessantes reinkommt, Agnes. Das wäre ich sehr froh. Wäre es schön, vielleicht würde mich sehr freuen, wenn wir dir helfen könnten. Ja, das wäre ich sehr froh. Dann sage wenn ich mir jemand hilft. Genau, ganz genau. So, die Sendung ist gleich rum. Dann sage ich schöne Grüße in die schöne Schweiz von hier aus. Danke und ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tolle Sendung, ich schaue sie immer. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Agnes. Tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Das ist doch ein schönes Dialekt, ne? Das mag ich doch so sehr gerne. So, in der Technik, Stefan Weitershagen. Das war's von uns für diese Woche. Wir sind nächste Woche auch wieder da. Montag, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, dann wieder mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss.